Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und ich stelle euch heute einen Podcast vor, der sich mit Menschen beschäftigt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Menschen. Heute spreche ich mit Birte Müller, Autorin, Illustratorin und Mutter von Willi und Olivia. Hallo Birte. Hallo. Oder moin moin, wie wir sagen würden, natürlich hier im Norden. Im Norden, in Hamburg. In Hamburg, genau. In Hamburg. Heißt es Hamburg oder Hamburg? Hamburg, sagt der Hamburger. Hamburg. So, war neulich ganz überrascht, als sie auf Willis Talker gehört hat, dass wenn man auf Honig drückt, dass da das Wort Honig kommt. Ich dachte, das heißt doch nicht Honig. Das heißt doch Honig. Ich dachte, nee, Honig. Sagte er, das klingt aber ganz blöd. Hat der Talker tatsächlich Honig gesagt? Der Talker sagt Honig. Ach, weil ich habe mir mal beibringen lassen müssen, dass man das IG hinten spricht wie ein CH. Dann müsste der Talker das ja auch tun. Ja, der Talker tut aber auch nicht alles, was man möchte, was er tut, aber er sagt Honig. Und König auch. König und wahrscheinlich Hamburg. Von Menschen ist ein Podcast von Frank Erz. Und den Frank kenne ich, weil er sich bei mir gemeldet hat, nachdem ich darum gebeten habe, Kurzgeschichten zu schreiben für den Jahresendfestkalender. Und der Frank hat sofort gesagt, hier, ich habe Lust. Und dann haben wir auch ein Wochenende lang gemeinsam geschrieben und gepodcastet. Und daher weiß ich, dass der Frank ein Töfte-Typ ist. Und entsprechend auf persönlicher Ebene führt er auch seine Interviews. Auf dem Hof, die da auch irgendwo in der Nähe von unserem Haus gewohnt haben. Aber da hatte ich keinen Kontakt. Ja. Ich habe nur gesehen, das eine Mädchen oder die Frau, weiß ich nicht mehr genau, wie alt sie war, hatte Down-Syndrom, glaube ich heute. Das andere Mädchen, die waren befreundet, hatte einfach einen Buckel. Mhm. Und die beiden im Doppelpack, das waren meine zwei Menschen mit Beeinträchtigung, die ich in meiner Kindheit gesehen habe. Und da ist das mit dem, was das Internet insgesamt bietet, natürlich leichter, eine entsprechend große Gruppe an Gleichgesinnten, ist nicht das passende Wort, an Menschen mit denselben Interessen oder denselben Umständen, Lebensumständen zu finden, ist natürlich viel einfacher und hat auch echt positive Vorteile. Also, ja. Ja, gut, Frank, wir könnten uns nicht unterhalten ohne das. Und wir hätten uns auch gar nicht kennengelernt ohne das Netz. Das muss man auch noch dazu sagen. Ja, stimmt. Ja. Ich bin einfach auf deinen Blog gestoßen. Und dann habe ich geschrieben, glaube ich, ob du auch bei dem... Genau. Und ja. So ist es entstanden, das stimmt, ja. Und es ist auch ganz schön, dass es sowas gibt. Gut, ich hatte gerade das Gefühl, du bist fertig. Nein, das stimmt nicht. Also ich könnte mich weiter mit dir unterhalten, noch zwei weitere Stunden. Das Ding ist nur, dass du dann einfach total schneiden musst, weil dieses Gespräch wird kein Mensch sich anhören, weil es zu lang ist. Nee, eine Stunde, 15 Minuten ist kein Problem. Umgehauen hat mich vor allem die derzeit aktuelle Folge, das ist die Folge 5. Dort interviewt Frank nämlich Stefan Gemmel. Stefan Gemmel ist Autor und Träger des Bundesverdienstkreuzes. Und er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben mit einem Mädchen, das ausschließlich durch Nicken und Kopfschütteln kommunizieren kann. Das ist auch, glaube ich, so ein verbindendes Element aller Gesprächspartner von Frank. Denn alle haben in irgendeiner Art und Weise mit Kindererziehung oder Menschen mit Behinderung zu tun. Und das wiederum hat natürlich damit zu tun, dass Frank ein Kind mit Down-Syndrom hat und auch einen Blog über Down-Syndrom führt. Du bist da schon sehr in der Thematik von Beeinträchtigungen oder mit problematischen Situationen in Familien umzugehen, schon arg immer dran. Ist das so, weil dir das ich meine, es wird dir nicht alltäglich begegnen. Du gehst ja nicht auf die Straße raus und triffst das erste, vielleicht mag es in manchen Stadtteilen, in manchen Städten so sein, aber du triffst das erste Kind, das einen Riesenberg von Problemen hat. Und trotzdem thematisierst du es ja in Büchern, was gar nicht so viele Leute tun. Also gerade, ich glaube, das mit dem Missbrauch in der Familie ist sogar ein Kinderbuch gewesen. Ja, richtig. Ja, was ja dann doppelt schwierig ist, also das Thema überhaupt anzufassen und das dann auch noch kindgerecht hinzubringen. Ist das dein Genre so ein bisschen oder einer deiner Genres? Die anderen Bücher sind ja, also ich schreibe sehr viele von diesen, wie heißen diese Wuff-Bücher? Ja genau, die Wuff-Bände, die Spaß machen sollen am Lesen. Genau, Spaß. Und dann hast du auch ein paar, die ein bisschen so in Richtung Fantasy gehen, genau. wie Sichelmond und Schattengreifer. Und dann hast du die sich halt mit diesen schwierigen Situationen auseinandersetzen. Die meisten Autoren, die man sich so anguckt, schreiben ja eher in einer Richtung. Das ist bei dir jetzt eher nicht so. Hast du zu viel Zeit oder zu viel Kreativitätsdruck? Oder schreibst du demnächst vielleicht sogar noch ein Buch übers Laufen? Also, erstmal Gratulation zur Recherche. Du bist ja ganz tief da drin. Ja, tatsächlich ist das ein Luxus, den ich mir leiste. Du, wenn man im Buchhandel gelistet werden mag, was natürlich jeder Autor gerne möchte, dann ist es das Allereinfachste, man bleibt bei einem Genre. Wenn man genau weiß, was der nächste Berndorf ist oder der nächste Quecks-Tagebuch oder wenn der Buchhändler weiß, mit dem Namen verbinde ich die Sorte Bücher, die kann ich ungelesen da und da und da zuordnen, dann hat es der Buchhändler und damit der Buchhandel an sich viel leichter. Was ich mir hier leiste, und viele sagen, das ist ein Grund, warum man mich nicht in jedem Buchladen findet, ist, dass ich mich gar nicht festlegen mag, überhaupt nicht. Das macht es mir als Autor schwerer, aber das macht es mir als Mensch leichter. Denn bevor ich hier das 57. Pferdebuch auf dem Pferdehof schreiben muss, nehme ich mir doch lieber die Freiheit zu sagen, ich möchte über die Themen schreiben, die erstens mich interessieren, von denen ich zweitens denke, dass ich sie in diesem Alter, für das ich schreibe, gerne gelesen hätte. Und drittens und vor allem, wo ich finde, Mensch, das sollten die Pens, die Kids von heute wirklich mal mitkriegen auf dem Weg. Das ist zum Beispiel so ein Katrin spricht mit den Augenbuch. Das ist nicht mein Topseller. Ganz bestimmt nicht. Aber es ist ein Buch, wo ich die allermeiste Rückmeldung bekomme von Eltern, von Lehrern, die begeistertsten Briefe bekomme. Für wen von Menschen interessant sein könnte, ist, glaube ich, gar nicht so leicht einzugrenzen. Klar ist, es geht oft um Menschen mit Behinderung, es geht oft um Pädagogik, es geht oft um Literatur, es geht manchmal aber auch um Forschung. Und zwar nicht von Episode zu Episode, sondern teilweise kommen diese Themensprünge eben in einer Episode vor. Es geht dort wirklich um den Interviewpartner, um dessen Leben, um dessen Arbeit. Und das finde ich eine spannende Sache. Es geht also um Menschen, ja, wie der Podcast-Titel schon sagt. Die Folgen sind so zwischen einer Dreiviertelstunde und etwas über einer Stunde lang. Ich glaube, das angepeilte Ziel ist wahrscheinlich so etwa eine Stunde. Und die Episoden erscheinen nicht immer so ganz regelmäßig, ne? Da muss man schon mit leben können, dass auch mal einen Monat keine Folge kommt. Dafür, finde ich, sind aber die Interviews auf einem ziemlich netten Niveau. Es sind keine steifen Radio-Interviews oder so etwas, sondern es sind wirklich lockere Gespräche zwischen, ja, man kann teilweise wirklich denken zwischen Menschen, die sich schon ein paar Jahre kennen, die miteinander befreundet sind, und man spielt so ein bisschen Mäuschen dabei. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, kann ich nur empfehlen, habe ich sofort abonniert, nachdem der Frank sich bei mir gemeldet hat und ich mal geguckt habe, was das für einer ist. Und deswegen möchte ich diesen Podcast hier auch weiterempfehlen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Von Menschen und wir hören uns beim nächsten Mal.